Twitter möchte jetzt sehr stark Werbung reinbringen und die Plattform etwas so Facebook-like umstricken. Was haltet ihr davon? Also sie haben geschrieben, sehr, dass beispielsweise sagt, Coca-Cola kann dort seine eigene Page machen, wie Facebook, wo du eigentlich mehr Features hast. Aha, ja. Das ist quasi die einzelnen Accounts bis so quasi ein Pro-Account etwa, in etwa. Richtig, dass du dir irgendwelche Features erkaufen kannst, dass du dann eben dein Profil erweitern kannst, dass du dort irgendwelche interaktiven Elemente einbauen kannst und das ist ja momentan in Twitter noch nicht möglich. Mhm. Die Frage ist eigentlich an der ganzen Stelle, wer benutzt überhaupt das Webinterface von Twitter? Die meisten haben doch wahrscheinlich eh einen Client am Laufen. Ja. Da ist natürlich die Frage, wie weit da, ich weiß nicht, ob Twitter das als Firma sieht oder wie weit sie da gehen will, weil sie haben ja gesagt, sie wollen ja gewisse Clients verbieten. Und ob das dann damit zusammenhängt, dass sie dann alle sagen, nur die offiziellen Clients, die von Twitter programmiert worden sind oder für Twitter programmiert worden sind, dass dann dort automatisch dann auch diese spezielle, nennen wir es mal Werbung oder so, mit eingebaut werden kann. Wahrscheinlich wollen sie eine einheitliche Plattform haben, dass sie das API muss dann wahrscheinlich bis zu so und so viel Prozent unterstützt sein, damit alles durchkommt. Und wahrscheinlich wollen sie dort eine einheitliche Plattform dann am anderen Ende durchsetzen. Weil ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, Amazon Kindle, die neue werbefinanziertes Gerät, habt ihr auch mitgekriegt? Oder? $25 günstiger dafür mit Werbung. Ja. Wow. Und sensationell. Das ist jetzt vielleicht nur ein Anfang, aber vielleicht ist es sowas Ähnliches, dass dann eben Twitter sagt, ihr zahlt, keine Ahnung, $500 oder sowas, eben für Coca-Cola als Beispiel. Und ihr habt dann diese Sonderfunktionen und die werden dann halt auf den Twitter-Clients oder sowas gepusht. So als Gedankengut. Also ich weiß nicht, ob das gut ist, weil ich behaupte mal, Twitter lebt einfach von der freien Gestaltung und von der Einfachheit und dass dann vielleicht viele Leute davon abspringen werden. Sonst wäre es ja Facebook. Genau. Das könnte ich mir an der Stelle wirklich auch so vorstellen. Also ich meine, die Frage ist, was will man noch an Zusatzdiensten anbieten? Kann man da mehr als 140 Zeichen schreiben? Oder das kann man ja jetzt schon sowieso. Oder Bilder mit reinbringen in den Twitter-Stream. Also ich sehe das bisher eigentlich noch nicht so. Also du meinst, dass es eher, dass es ein Versuch ist oder dass sie darüber nachdenken? Ja, denke ich auch. Also die Versuche, Werbung unterzubringen, gab es ja eigentlich schon öfters mal bei Twitter. Man hat versucht mit diesen gesponserten Tweets, die dann auch tauchen, aber irgendwie, ja, bisher hat es noch nie so geklappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Die Frage ist, warum eigentlich? Weil vielleicht, dass Twitter-User anders sind? Oder meinst du, dass das andere Gründe haben könnte? Na, vielleicht sind es sogar die 140 Zeichen, die es einfach sind, dass man da keine richtig gute Werbung machen kann. Ich gehe ja speziell wegen dem auf Twitter, weil ich will mich kurz informieren. Und wenn mich in der Zeit, wenn mich die Headline interessiert, dann klicke ich auf den weiterführenden Link. Und das ist für mich Twitter. Ich kann alles mit den 140 Zeichen verfolgen. Und das, was mich interessiert, lese ich weiter im Detail. Und alles andere interessiert mich auch nicht und soll es mir auch nicht den Computer vollpflastern. Also du verwendest quasi Twitter wie ein RSS-Feed eigentlich. Seit ich Twitter habe, explodiert mein RSS-Feed. Ich brauche den nicht mehr. Der ist gefüllt mit 2000 noch fleißig, wie ich auch von meinen Blogs. Und so hole ich mir die Infos über den ganzen Tag. Wozu ich sagen muss, über einen ganz kleinen, also wirklich auf Wesentliche konzentrierte Twitter-Client. Und da möchte ich auch keine Werbung auf der Seite oder irgendwas drin haben. Das möchte ich nur wirklich schlicht haben. Für das gibt's auch eben Twitter für mich. Was würdest du tun, wenn jetzt das anders wäre? Wenn jetzt Twitter sagt, du kriegst jetzt, sag ich mal, alle 10 Tweets eine Werbung? Ein Plugin suchen, das mir die Werbung wegmacht? Ich weiß nicht, ein bisschen hatte ich es schon so bei Twitter-Clients, die ich ausgetestet habe, die eine Gratis-Version gibt, eine Bezahl-Version. Und zum Aussessen habe ich meist die Gratis, außer ich habe einen Promo-Code bekommen. Ja, dann habe ich die Werbung auch dazwischen gehabt, habe mich nicht gestört. Habe ich auch schon zwei, dreimal angeschaut, wie gut, dass die Werbung optimiert ist. Ob es wie bei Google und bei Facebook, wo ja wirklich mittlerweile extrem gut optimiert ist, der Fall ist. Also wenn es so ist, habe ich keine Probleme mit Werbung, solange sie irgendwelche, ja, und jetzt, ja, irgendwelche komische Werbung für komische Tabellen oder noch nicht. Ah, sind wir jetzt nicht mehr da? Sind sie? Also irgendwie hatte ich ein paar Ausfälle in der letzten Ja. Minute. Ah, Ja, bei mir auch. beim Tim hakt's gerade. Genau. Genau. Aber jetzt, just in dem Moment, funktioniert es wieder einwandfrei. Genau. Wie siehst du das, Tim? Was? Ist bei mir jetzt ein bisschen schlechter, ich so ungefähr die letzte Minute verpasst habe. Okay, also es ging eigentlich hauptsächlich um Werbung und Filtermöglichkeiten und wie würdest du Twitter benutzen oder noch benutzen, wenn da Werbung aggressiv dein Daily Business oder wie man es auch nennen möchte, darunter leiden würde? Naja, also es gibt ja noch eine Alternative. Identica zum Beispiel würde ich einfach wechseln. Das Okay. ist ja die Open Source Variante im Prinzip. Die ist noch frei. Ja, und dann einfach umsteigen. Für die große Masse, meinst du, dass wenn man sich auf ein System eingeschossen hat, wie jetzt Facebook, Twitter, wie es auch immer heißen mag, dass die große Masse dann da mitzieht oder sagt, nö, ich bin jetzt da schon so jahrelang auf diesem System, wieso soll ich denn wechseln? Das ist natürlich das Problem, was man an der Stelle sich dann einfängt. Aber auf der anderen Seite ist das so, dass die Identica-API komplett kompatibel zur Twitter-API ist. Das heißt, die Clients können auch ruckzuck umgestellt werden. Ich benutze zum Beispiel TweetDeck mit Identica zusammen. Also im Prinzip wäre es kein großer Aufwand. Also, und ich könnte mir vorstellen, wenn die Leute wirklich richtig von Werbung genervt werden, dass dann doch der Wechselwille größer wird. Kannst du das Identikart mal ein bisschen definieren, was das genau ist, oder? Ein Twitter-Klon kann man eigentlich sagen, nur dass die Software, die im Hintergrund läuft, halt Open Source ist. Aha. Und du kannst dann Gut. quasi dort was speziell einstellen, was du gern hättest und möchtest. Also du kannst quasi das System faken für deine Verhältnisse. Könnte man so sagen, ja. Also wie gesagt, Identica ist im Prinzip ein 1 zu 1 Twitter-Klon. Es gibt zwar noch zusätzliche Features, die man dann noch drin hat. Man kann Gruppen definieren. Gut, das ist ja im Prinzip in Twitter, denke ich mal, in Richtung Listen auch reingekommen. Also ja, und das Schöne ist natürlich auch für Firmen vielleicht, die das Microblogging nicht nach außen geben wollen, sondern vielleicht firmenintern das Ganze benutzen wollen, die können sich den Server auch intern in der Firma aufsetzen und das da benutzen. Interessant, ja. Was sagt unser Consulting-Spezialist dazu? Also, ich hatte eine ganz kurze Affäre mit Twitter, die ging allerdings nicht besonders lang. Es kam da als rein, aber es war irgendwann so, dass man viel zu viel Zeit damit verwendet hat. Und der Nährwert war dann auch nicht so groß. Sehr interessante Sachen, wenn man die richtigen Leute da mal gefunden hatte. Aber ich habe meinen Twitter-Client schon Ewigkeiten nicht mehr gestartet. Also er staubt vor sich hin. Jo. Wie mein RSS-Channel. Und das Einzige, was ich mir dort vorstellen könnte, wo sie eventuell eine Möglichkeit finden, Geld zu verdienen, ist, wenn sie, sagen wir mal, eine vernünftige Interaktionsmöglichkeit für Firmen anbieten, wo die Firmen mit wenig Aufwand wichtige Informationen reinstellen können. Vielleicht noch ein kleines bisschen Werbung, ist ja für die Firmen auch wichtig, aber dass man quasi einen direkten Draht zum Kunden hat, dass der Kunde sich dort einfach subscriben kann. Im Prinzip dasselbe wie ein RSS-Feed, aber eben mit dem leichten Twist von Twitter, sehr kurz, vielleicht noch ein Link auf ein Bildchen. Und ich kann mir vorstellen, dass dort einige Firmen sagen, gutes Paket machen wir ja, zahlen wir auch was für. Im Prinzip kann man ja sagen, ist das Leben vor Twitter war ja eigentlich dann sehr informationskarg. Oder wie habt ihr vorher über statt RSS-Feeds oder Twitter oder Facebook eure Informationen zusammengetragen? Also sagen wir mal vor 10 Jahren. Zeitung gelesen. Ja gut, vor 10 Jahren, wenn man da mal zurückdenkt, also ich bin jetzt seit insgesamt bestimmt 15 Jahren im Internet unterwegs. Ich meine, da hatte man natürlich alle möglichen Optionen, die man wahrnehmen konnte. Man konnte Newsgroups lesen und sich darüber informieren. Man hat die großen Webseiten der Nachrichtenanbieter dann angesurft. Per E-Mails mit Freunden und Bekannten konnte man sich ja auch entsprechend austauschen. Oder den Internet-Relay-Chat, also IRC. Mhm. Also Möglichkeiten gab es da schon. Und da kamen dann ja irgendwann die Webforen dann auch auf und das hat sich mehr dann da rein verlagert. Also Kommunikation war eigentlich immer schon da. Mhm. Aber war nicht die Kommunikation damals in Anführungsstrichen langsamer, gemütlicher als heute? Ja gut, wenn man sich jetzt Twitter anschaut, da wird man natürlich permanent mit irgendwas bombardiert. Allerdings, wenn man jetzt mal auf Newsgroups schaut, ob es langsamer war, würde ich gar nicht so unterschreiben. Man hatte einen eigenen Client, ist mit einer Einwahlverbindung entsprechend in die Newsgroups reingegangen und hat sich da immer die aktuellsten Nachrichten dann geholt und konnte die dann zu Hause lesen. Also das ging auch im 5-Minuten-Abstand, wenn man möchte, um da zum Beispiel eine Diskussion dann zu starten oder zu führen. Also du meinst eigentlich, dass die Wahrnehmung vielleicht etwas getrübt ist, dass eigentlich die Geschwindigkeit, wo die Informationen auf einen geprasselt sind, eigentlich gleich waren? Würde ich schon sagen. Allerdings natürlich heutzutage, es sind mehr Benutzer im Internet, ist natürlich die Informationsflut wesentlich höher als damals. Und wenn das jetzt auf, sag ich mal, 20 Jahre zurücknehmen würdest, war es da auch so oder war es dann doch dort schon gemütlicher? Ja, das ist natürlich jetzt an der Stelle relativ schwierig, weil die Zeit habe ich dann so nicht bewusst mitgemacht, aber zu dem Zeitpunkt hatte man ja Mailbox-Systeme, in die man sich einwählen konnte. Man hat da über Messageboards gearbeitet. Dann gab es natürlich diese Computerzeitungen, die eigentlich daraus bestanden, dass man kurze Nachrichten untereinander veröffentlicht hat. Ja, da ging es natürlich sehr langsam. Da hat man dann halt auch schon mal einen Monat gewartet, bis dann die entsprechenden Antworten reinkamen. Eben wie mit der E-Mail und der Post beispielsweise. Genau. Fandst du das, sag mal, wenn du es jetzt vergleichst, du schreibst heutzutage jemanden eine E-Mail, die wird vielleicht sogar noch gepusht auf irgendein Gerät und sagen wir mal, 2 Minuten später kriegst du die Antwort. Ist es besser oder schlechter, als wenn du dann, sagen wir mal, eine Woche warten müsstest, bis der Brief kommt? Boah, das ist eine schwierige Frage eigentlich an der Stelle. Manchmal nervt's und manchmal auch nicht. Ich denke, für der die Frage stellt, ist es einfacher, da er schnell eine Antwort erhält, aber für den anderen, der ist immer im Zugzwang, weil heutzutage sieht man ja bei den Jugendlichen, wenn irgendwie eine Antwort via SMS oder E-Mail nicht innerhalb von 1-2 Minuten kommt, dann meint man schon, dass man den nicht mehr mag oder den hasst oder weiß ich was. Heute genau. Muss alles ganz schnell gehen. Das kann auch wieder ins Negative gehen. Und eben. Geht schon recht. Ich bewerte das jetzt mal neutral. Ich bin jetzt einfach der ein bisschen da so mal so reinstiert und mal fragt, wie siehst du das? War da eine Meinung dazu? Na, im Prinzip, der Aufwand hat sich relativ die Waage gehalten, würde ich mal sagen. Früher musste man mehr suchen, heute muss man mehr filtern. Also was du ja nicht am Briefkasten auch magst, Aufkleber, keine Werbung. Hat mit Werbung eigentlich nichts zu tun. Also heutzutage ist es so, dass man, wenn man es jetzt mal mit Firmen sich anguckt, früher war man froh, wenn eine Firma im Internet war, wenn man dort Informationen gekriegt hat, vielleicht sogar einen Treiber runterladen konnte. Heutzutage ist es so, dass es so viel dort gibt, dass man sich die Sachen wieder raussuchen muss, dann auch gezielt nach Sachen dann auch suchen kann. Aber wenn man jetzt die Twitter-Geschichten nimmt, man kriegt sehr, sehr viele Infos geballt, dann irgendwann mal um die Ohren gehauen und muss dann da gucken, welche interessieren mich überhaupt. Und früher war es irgendwie so, dass man seine Webseiten hatte und wo sind die interessanten Sachen. Also ich würde mal sagen, es kommt also auch auf das Mindset drauf an. Wie man mit dem Tool umgeht. Also ich habe zum Beispiel auch festgestellt, dass gewisse Leute, die also ziemlich viel in diesen Twitter-Feed reingeschoben haben, war mir dann auch irgendwann mal zu viel und da habe ich mich dann wieder ausgetragen, möchte ich eigentlich gar nicht mehr hören. Man kann es nicht mehr verarbeiten, ne? Und ich habe zum Beispiel, William Gibson hat einen super Twitter-Feed. Da sind immer super interessante, spannende Geschichten dabei. Kurze Überschrift mit einem Link und man hat wieder eine halbe Stunde zu tun, sich wunderbar spannende Sachen anzugucken. Aber wie viel Zeit hat man am Tag? 48 Stunden, oder? Ja, wenn man die Nacht noch mit dazu nimmt, ne? Ja, genau, da war doch was. Ja, das Problem ist, denke ich mal, früher war das, da hattest du zu Hause so ein gemütliches Brockhaus, also so ein großes Brockhaus mit vielen Bänden und konntest dich da durchlesen. Heutzutage, also wenn man es jetzt mal dann mit Wikipedia vergleichen würde, kannst du dich ja da ins Uferlose irgendwie stürzen, weil du kommst von einem ins Tausendste und du kannst ja gar nicht teilweise davon weg, weil du, wenn du sagst, oh, das interessiert mich noch und das interessiert mich noch, ist es bei euch einfach, so Selbstdisziplin zu halten, zu sagen, so, mehr Informationen hole ich mir an diesem Tag nicht. Das ist mit Wikipedia doch wesentlich einfacher. Ich meine, ich kenne das von diesen 30-bändigen Teilen, da hat man dann so ein Band dann irgendwann, bis man das Ding da mal gefunden hat, ist man dann wieder über x Stichwörter gestolpert, wo man gesagt hat, oh, da will ich aber nachher nochmal reingucken. Und bis man dann wieder aus der Hand gelegt hat, das konnte eine Weile dauern bei Wikipedia, das geht eigentlich wesentlich fixer bei mir. Also du kannst dich ja dann relativ verlesen. Also ich sage jetzt nicht nur Wikipedia, so wenn du sagst eben Twitter, wir mischen jetzt einfach alles mal, sagst du ja okay, genau, YouTube, und dann das nehme ich nur, aber das schaue ich, das ist das letzte Video, das schaue ich mir jetzt noch an. Geht's euch auch so? Zum Teil. Aber da muss man dann irgendwann sagen, so, jetzt ist gut und so toll wird das nächste Video dann auch nicht sein. Aber ab und zu kommt es auch bei mir mal vor, dass ich über irgendwas Interessantes stolper und da gibt es dann mehrere Videos, wo dann auch gleich an der Seite angezeigt wird, ja, hier, da und da noch. Und ich meine, das ist auch ganz klar im Medium mit drin. Das ist genau dasselbe wie bei Fernsehen. Die bringen die Werbung ja auch sehr gezielt an den Stellen, dass man ja nicht umschaltet. So, und wenn die Wahrscheinlichkeit am geringsten ist, dass der Zuschauer umschaltet, nämlich irgendwie so gegen Ende des Filmes, da kommen dann die größeren Werbeblöcke. Und dann kommt gleich im Anschluss die nächste Sendung, bis man wieder sicher ist, der schaltet jetzt nicht um, wenn er bis hierhin geguckt hat. Und dann bringen wir wieder Werbung. Aber im Prinzip, man merkt es ja dann auch irgendwann und dann kann man auch sagen, so, okay, Jungs. Hier ist aus und jetzt schalte ich einfach ab. Der Rest interessiert mich gar nicht, ich habe eh keine Zeit mehr. Ich kaufe die DVD. Oder auch das? Ja. Kannst du ausschalten? Ja, doch schon. Also ich kenne viele, die zwar wissen, dass es da diesen Ausschaltknopf gibt, aber die eigentlich es gar nicht tun. Hier, das. Ich. Aber bewusst nicht. Weil ich lasse meinen Kopf permanent berieseln mit Informationen. Ob es jetzt per Podcast oder per irgendwelche DVD, den ich schaue, oder eben über Twitter. Ich richte mir so alle halbe Stunde, gehe ich mal für 10, 15 Minuten auf Twitter rein und lese mich durch die Wall durch. Also durch die Timeline durch. Also du liest das wirklich, die komplette Timeline, immer nach? Ich lese ziemlich fast jeden Tag, außer wenn ich da meine großen Arzttermine habe und den ganzen Tag in Zürich unterwegs bin oder weiß ich wo, lese ich wirklich fast alles nach und ich habe 900 irgendwas Follower, also nicht wenige. Boah. Also Follower 1300 und 900, denen ich folge. Oh weia. Ja. Also nee, das schaffe ich nicht. Also meine Timeline, die kann ich nicht nachlesen, das geht nicht, das ist zu viel. Das lasse ich durchlaufen. Ich sehe das eher wie so ein Fluss. Und da ist die Information drin und wenn sie an mir vorbei ist, dann ist sie halt weg. Und ich habe dann halt nicht drauf. Kann man sich vorstellen, wenn man am Fluss sitzt und angelt, dann schaut man bewusst auf den Fluss drauf und schaut sich dann die Informationen an. Und irgendwann sagt man, jetzt reicht's aber, ich gehe mal weg ans Auto und in der Zeit kriege ich das dann halt nicht mit, was vorbeirauscht. Ja. Gut, muss dazu sagen, ich beherrsche in den Anfangsstadien Speedreading, also ich kann extrem schnell lesen und aufnehmen. Mhm. Aber spannend, also das heißt, quasi, du kannst eigentlich dann, du liest ja dann eigentlich fast jeden Tag ein Buch, also übertrieben jetzt gesagt. Ja, also mindestens, weil ich lese ja immer noch die Blogbeiträge zum jeweiligen Thema oder Newsseiten und so weiter durch. Also ich habe sehr, sehr viele Inputs, die meinen Kopf durchrieseln. Hält jung. Sie sagen es, ja. Okay. Ich bin früh sprachlos. Anfangen. Also ich muss sagen, ich kann das gar nicht. Ich habe jetzt, wenn ich mehrere Leute bei mir in der Timeline drin haben, dann kriege ich die Krise und fange irgendwie das Ausmisten an und ich habe irgendwelche eine Liste und das sind maximal 40 Leute drin und das ist für mich so, mehr schaffe ich gar nicht. Also dann ist bei mir Schluss. Ich brauche das halt auch. Ich bin halt so ein Typ, der alles wissen will und muss oder weiß nicht was. Ja, der gerne Neues lernt und so weiter. Ich habe auch früher, als vor Unfallzeit, als ich noch lesen konnte, habe ich in der Woche mindestens 1,5 Bücher gelesen. Ohne Probleme. Deswegen hast du dann auch dein Kindle gekauft, oder? Ja, und benutze es fast nie. Warum? Weil es auf dem iPad einfach so gut geht. Es hatten immer wieder die Leute gesagt, es geht nicht wegen Spiegeln und bla bla bla, aber es geht viel besser. Und auch für die Tochter gibt es natürlich viel interessantere Bücher, auch so animierte Bücher. Und es geht sehr gut auf dem iPad. Oder dann halt auch auf dem iPhone mal zwischendurch weiterlesen und dann wieder aufs iPad zurück. Cool, also ja. Das kann natürlich kein Buch, also ein animiertes Buch in echt gibt's ja nicht, ja. Also das ist sehr schwierig, ja. Es gibt ja die gebastelten, die wo du ein bisschen ziehen kannst und so. Aus Papier. Mit drei, vier Seiten, halb Karton so. Aber die gibt's natürlich jetzt in digital und ganz genial. Da hat Töchterchen Freude. Meinst du, dass solche Kinder, die so aufwachsen mit so einer Technik, dass die andersdenkender sind als Personen, die, sag ich jetzt mal, mit Kinderbücher, echten Kinderbücher aufgewachsen sind? Inwiefern anders denkend? Also wenn sie vor dem iMac steht oder sitzt, dann will sie ihn antatschen zum Bedienen. Das ist schon mal so ein Effekt. Es ist für alles, was sie für sie Computer ist für sie touchfähig. Multitouch dann, aha. Okay. Genau, Multitouch. Dann will sie immer etwas verschieben oder, ja. Also statt Bauklötzchen dann... Sie hat auch ganz viel Hardware, analoges Spielzeug. Also so ist nicht, dass sie nur Digitales hat. Es ist sehr gut kombiniert. Ist eigentlich gut kombiniert, ja, genau. Genau, sie macht auch immer wieder so Geschicklichkeitsspiele auf dem iPad und dann gleich wieder mit Bauklötzchen oder mit anderen, mit so Puzzle-Dinger, hat sie beides. In analog und in digital. Also wir schauen schon, dass das eine gesunde Mischung gibt. Was denkst du, was würde passieren, wenn ein Kind nur digital aufwachsen würde? Also natürlich die Wärme der Eltern und der Mutter und so weiter, das ist schon klar, aber wenn sie quasi keine echten Spielsachen in der Hand hält, also statt Bauklötzchen halt dann iPad 2 beispielsweise digital. Also ich denke, das würde erheblich leiden in der normalen Welt, weil im Internet, keine Frage, da wäre es top, aber sobald sie irgendwie mal Bauklötzchen in die Hand nehmen müsste, in der Schule mal irgendwas Dreidimensionelles darstellen müsste, mit den Fingern arbeiten müsste, die würde es, glaube ich, nicht hinkriegen. Die Feinmotorik wäre nicht so ausgebildet. Mhm. Und auch das räumliche Sehen, das Denken und so weiter ist dann total anders. Meinst du, dass das in der Zukunft, sagen wir mal so in 40, 50 Jahren, dass sich da Kinder noch mit Bauklötzchen beschäftigen werden? Nebenbei? Ich hoffe es. Aber wenn du so gewisse Filme gesehen hast, dann macht's Angst. Wie seht ihr es? Wie seht ihr die Zukunft? Positiv, neutral, negativ? Was Technik angeht? Also es ist natürlich schwer abzuschätzen, wie es in der Zukunft einmal aussehen wird mit der Technik, aber letztendlich positiv entgegen, weil ich denke, es wird da immer noch den Gegenpol geben, dass man auch in die Wirklichkeit zurückkommt, sage ich mal. Und sei es, dass man irgendwie ja Geocaching macht, Das ist ja auch eigentlich eine Form von Wandern oder eine moderne Schatzsuche. Also es wird bestimmt immer irgendwelche Möglichkeiten geben, da die Realität dann zu kombinieren auch. Foursquare. Ja, genau. Da darf man sich ja auch noch bewegen. Sonst nimmt einem jemand anders das Major weg. Ja, genau. Deshalb muss ich täglich in die Migros, auch wenn ich nichts einkaufe, aber ich muss dahin. Bloß, dass du quasi dann dein Major hast, okay. Ich hatte bis vor kurzem Monopol auf Gerlafingen und jetzt kommt jemand, der mir streitig macht, ja. Sind das dann richtige Wettkämpfe? Das sind richtige Wettkämpfe, ja. Also ich muss sagen, ich habe das nur bis jetzt von außen betrachtet. Ich habe das System also auf mein Smartphone oder sowas nie installiert, weil, ich weiß nicht, ich kann es süchtig machen? Wenn man es richtig betreibt, das ist ja wie sagt man, nicht Schnitzeljagd, wie heißt das Spiel? Wie Monopoly. Das Spiel, das Brettspiel. Mhm. Da verteidigst du auch deine Ratshäuser, deine Kaufhäuser, was es immer alles gibt, deine Hotels. Und hier natürlich das Gleiche. Irgendwann hast du es ansehen, weil dir irgendwie 300 Majors gehören und dann kommt jemand und nimmt dir 20, 30 weg. Kriegst du dann irgendwelche Bonuspunkte oder was kannst du dann damit machen? Also ist das dann nur rein Highscore oder wie muss man sich das vorstellen? Dir gehören diese Plätze oder diese Gebäude und zum anderen bekommst du Punkte in Europa. Ich weiß nicht, ich glaube Deutschland hat es vor kurzem begonnen. Gibt es noch nicht, aber in Amerika kannst du zum Beispiel, wenn du irgendwie 10 oder 20 Coins hast, also bin ich ganz sicher, bekommst du Vergünstigung im Starbucks und so weiter. Und mittlerweile haben sie auch richtig, auch hier schon in der Schweiz, die wie sagt man dem, die regionalbezogene Werbung. Mhm. Wie heißt das Fachwort? Wenn ich irgendwie am McDonald's vorbeilaufe, steht da, ich habe 10% auf dem Big Mac Menü oder irgendwas. Also Local Base. Genau. Ja. Ja, genau. Mhm. Okay, also das heißt quasi, du hast über die eigentliche Welt eine virtuelle Welt gelegt mit diesem Programm und da reagieren dann andere Personen oder andere Mechanismen. Ja. Ich weiß nicht, nutzt sonst noch jemand Foursquare von euch? Also ich nicht. Auch nicht, ja. Ich auch nicht, nee. Ja. Noch nicht, ja. Eben, ich logge mich zum Beispiel jetzt, wenn ich in Spar gehe oder in Migros gehe, logge ich mich ein. Und wenn in der gleichen Zeit oder in der Zwischenzeit bis zum nächsten Mal, wo ich mich einlogge, jemand zwei oder dreimal dort sich einloggt, gehört das dann dem. Es hängt davon ab, wie viel Mal das ich vorher da war. Und so kannst du dir eben Orte erobern oder zurückerobern und so weiter, dein Netz vergrößern. Dann kommst du noch so Badges über, wie am Anfang den Newbie-Badge und dann bekommst du den Badge, weil du irgendwie 5 Orte geholt hast heute und so weiter. Es wird schon einiges darum gebackelt, wie heißt es schon, die lokale Werbung, dass es da drüber ziemlich ein Hype erleben wird in Zukunft, wie es ja Facebook auch probiert. Und Google mit Latitude. Okay. Also ich kann mir das schon vorstellen, weil ich habe vor kurzem, ein paar Tage nach Lunch Day, mir das 3DS gekauft und das hat ja diese Street Pass Funktion. Das ist ja always on, wie man so schön sagt. Und wenn es dann natürlich auch so ein Client dafür gibt, dann wäre das natürlich cool, wenn du dich dann überhaupt nicht mehr, sagen wir mal, einchecken musst, dass das dann automatisch passiert. Also wenn er Latitude, weiß. Ja. Genau, und das wäre natürlich cool, weil dann ist es mob-sicher, also für die Masse einfach zu bedienen eigentlich. Mhm. Nutzt ihr gar nicht so Google Latitude oder was gibt's da noch eben, Facebook Places oder überhaupt Facebook? Überhaupt keine Lokalisierungsdienste. Genau, das ist bei mir genauso. Aus welchen Gründen? Sicherheit oder... Damit kann man nicht nur Bewegungsprofile machen, sondern das ist dazu da, um Bewegungsprofile zu machen. Garantiert, ja. Ja. Security, lässt grüßen. Ja. Ja. Eins meiner Steckenpferde, ja. Mhm. Erzähl mal ein bisschen. Also, ich meine, im Prinzip geht es niemanden an, wo ich mich wie lange aufhalte. Oder was ich nun wo einkaufe, egal ob das jetzt nun anonym oder sonst wie ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Leute an den Daten Interesse haben, ja. Aber ich habe für mich beschlossen, dass sie sie von mir nicht kriegen. Ich habe also auch überhaupt keine Kundenkarten oder sonst noch was, wo dann gesagt wird, Nee, also bei Kreditkarten sehe ich das so, dass der Hauptzweck der Kreditkarte ist die Zahlung. Und der Nebenzweck ist, dass das Kreditkartenunternehmen dort guckt, ob Missbrauch geschieht oder nicht. Und wenn jetzt auf einmal diese Kreditkarte in einem Laden in Hongkong auftaucht, dann habe ich einen Mehrwert davon, wenn das Kreditkartenunternehmen sagt, der ist aber garantiert nicht in Hongkong, die Zahlung machen wir nicht. Wohingegen bei so einer Kundenkarte ist es so, welche Vorteile habe ich davon und welche Nachteile habe ich davon? Also ein großer Vorteil, außer irgendwie, was weiß ich, das Steak 5 Franken günstiger oder so, was ich eh nicht kaufen werde, oder irgendwelche Rabattpunkte sammeln, das ist nicht mein Ding. Da brauche ich mir die Nachteile eigentlich nicht einhandeln. Also das ist immer ein Deal und die Anbieter müssen sich dort überlegen, dass sie irgendwie die Sachen so interessant machen, dass sie mich da auch mit überzeugen. Und das ist bisher auch nicht der Fall. Ich muss allerdings zugeben, ich bin dort ein relativ spezieller Fall. Also ich mache auch kein E-Banking. Ein bisschen Bewegung tut mir auch gut, dann gehe ich mal wieder rein physikalisch zur Bank und die haben dort einen Rechner stehen, an dem ich solche Sachen machen kann. Und wenn dort irgendwie ein Missbrauch geschieht, dann kann die Bank nicht sagen, ja, sie haben aber keinen sicheren Rechner gehabt. Ne? Und das, was ich von meiner Seite aus tun kann, dass der Rechner sicher ist und dass ich da auch sicher sein kann, dass da nichts größer passieren kann, ist, dass ich mit einer CD wie Bankingstock reingehe. Das ist von der CT extra eine Knoppix, ist es, glaube ich, mal gewesen. Ich weiß nicht, was es aktuell ist. War jetzt wieder eine aktuell in der Zeitschrift mit drin. Und davon dann booten, aber das ist mir dann auch irgendwie zu kompliziert. Da gehe ich lieber auf die Bank. Ja. No. Und mobil, also Mobiltelefon, da hast du auch kein Problem, wenn sie dich da orten und alles. Weil die stellen ja auch. Ja, ich meine, das ist Teil des Dienstes. Ja. Und da ist es so, dass es mir dann auch drauf ankommt, wer das dann jeweils ist. Ne? Also sagen wir mal so, wenn jetzt irgendwie deine Frau weiß, wo du dich zu jeder Minute am Tag aufhältst, dann ist das wahrscheinlich für dich eine ganz andere Geschichte, als wenn das jetzt, sagen wir mal, irgendwie ein Mafia-Boss in Sizilien sammeln würde. Ja. Da würdest du dann doch sagen, also die darf das wissen und der irgendwie nicht, weil das könnte irgendwie zu meinem Nachteil eingesetzt werden. Ne? Ich möchte eigentlich da nicht größer bei Google oder sonst noch jemanden, die kriegen schon genug Daten. Ich finde es bedenklich, wenn sich da zu viele Daten sammeln, weil es ist ganz einfach so, je mehr Daten dort gesammelt werden, dann sagen die Leute, ja, wir haben so viele Daten, wir können schon sagen, wer das jetzt ist. Und guck mal, der war da und der war da und der war da. Und warum? Interessiert dann hinterher keinen mehr. Es wird einfach nur geguckt, was haben wir an Fakten da und da wird sich dann ein Bild mitgemacht. Und das ist meistens relativ problematisch. Profil erstellt, ja. Nach Motto, er war immer in der Nähe von so Demonstrationen und so weiter, ja. Keine Ahnung. Ne? Oder Also was auch immer, ja. wenn, wenn, Zufall, wenn, Zufall. wenn bei mir einer dann auch mal gucken würde, auf welchen Webseiten ist denn Bernie da so unterwegs, dann wird er wahrscheinlich auch denken, boah, der will wahrscheinlich irgendwelche Rechner angreifen. Da ich bin häufig auf irgendwelchen Webseiten, um zu gucken, wie kann man sich dagegen wehren. Und ich meine, ohne dass man weiß, wie sie angegriffen werden, kann man sich dagegen nicht wehren. Das ist dieselbe Problematik. In Deutschland sind ja Software-Tools, die zum Angriff auf Rechner geeignet sind, sind ja so grauzonig verboten. War zumindest eine ganze Zeit lang so. Ich glaube, da hat sich auch ein bisschen was geändert. Aber der Administrator, der gucken will, ist mein Netzwerk nach draußen sicher? Ich meine, der muss sich selber angreifen, ansonsten kann er nicht sagen, ob er sicher ist. Dann lässt man mal kurz Nmap drauf und dann ist gut. Und ich meine, ich mache das auch so, wenn ein Kunde mir einen schriftlichen Auftrag gibt, greif mich an, guck, ob ich sicher bin, dann mache ich das, solange ich dort nichts schriftlich habe. Wenn ich einen Teufel tun, irgendwie einen Nmap scannen oder sonst noch was auf den loszulassen. No. Also bist du eigentlich der Digitalverweigerer im positiven Sinne, um einfach dich von diesen Profilen zu entziehen? Es gibt gewisse Sachen, die ich aus Prinzip einfach nicht mache. Und wenn die so nicht funktionieren, wie ich mir das vorstelle, dann benutze ich sie einfach nicht. Bei Das macht gewissen Sinn. Webseiten ist es auch so, ich bin mit NoScript unterwegs und ich sage, okay, du darfst JavaScript bei mir ausführen und du darfst bei mir Flash ausführen. Und wenn irgendeine dubiose Seite ohne Grund sagt, ich brauche aber JavaScript und Flash, dann sage ich, interessiert mich das jetzt? Wenn es mich Ja. wirklich interessiert, wechsle ich den Browser und der wird dann hinterher geresettet, da läuft dann auch nichts anderes und ansonsten nehme ich die nächste Seite. Aber Aber vielen gut, Leuten dann. ist das gar nicht bewusst. Ja, klar, logisch. Die sehen dann wie bei Foursquare den spielerischen Effekt und ja, merken gar nicht, was im Hintergrund passiert. Ja, also überall logge ich mich dann auch nicht ein. Ich habe meine bestimmten Destinationen, wo ich mich einlogge und den Rest lasse ich auch. Ich meine, bei mir kommt noch hinzu, wenn ich meinen Laptop dann mit zum Kunden nehme und mich dort in das Kundennetzwerk einlogge, dann wäre es schon mal sehr, sehr schlecht, wenn ich mir irgendwas eingefangen habe. Von daher gucke ich, dass mein Rechner möglichst wenig Gefährdungspotenzial hat. Und für andere Sachen habe ich hier meinen alten PowerBook, der reicht für Internet immer noch aus. Und wenn da irgendwo was drauf rumschwirrt, der läuft im Monat ein paar Stunden. Da kann es mir fast sogar egal sein, wenn da irgendwelche Spam-Versendegeschichten sind. Alles, was mit Risiko behaftet ist, ist ein anderer Rechner. Wenn du Ne? sagst, dich beim Kunden anmelden, ist es wirklich bei den Kunden so, dass du dort dann direkt im Netz bist? Weil ich kenne es von vielen großen Firmen, dass du da als Gast oder als Außenstehender eigentlich eine ganz andere Range oder andere Zugriffsmöglichkeit hast und die sehr eingeschränkt ist. Aber ist es üblich so, dass man als Externer trotzdem sehr viele Rechte bekommt? Das kommt drauf an, was du dort jeweils machst. Wenn ich natürlich in einer großen Firma bin, wo ich nicht die IT bin, dann ist es vollkommen klar, dann bin ich dort Gast. Wenn ich allerdings bei dem Kunden quasi die IT-Abteilung, die externe bin und deren Problem hat, dann muss ich mich mit meinem Notebook dort irgendwie einloggen können und dann habe ich Zugriff auf den Server und dann bin ich der Admin. Ne? Also sie sehen da nicht das Problem und sagen, du hast dort einen Rechner bekommst zur Verfügung gestellt und musst dort alles machen, sondern du kannst wirklich dort deinen eigenen Rechner mitbringen. Und die sehen das nicht als Problem. Muss ich zum Teil auch, je nachdem, was für Tools dort gefragt sind. Ne? Okay. Ja, das ist aber dann Also ich sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis eigentlich, muss man sagen. sollte man zu demjenigen, der das Admin-Passwort von dem Server vergeben hat, eigentlich auch haben. Okay, sollte man haben, Ne? ja. Richtig, ja. Ich meine, bei vielen der Kunden bin ich Herr des Netzwerks und es würde nichts bringen, wenn ich dann nur einen Gastzugang habe. Und Gebe ich dir recht. wenn ich meinen Rechner nicht mitbringen muss, dann mache ich es eigentlich auch nicht. Tim, wie siehst du das so mit Kreditkarten und Profilen und so? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da voll auf Bernies Seite. Gut, jetzt Online-Banking führe ich auch durch. Kreditkarten benutze ich auch. Aber halt im Netz versuche ich mich auch möglichst dagegen zu wehren. Das ist natürlich schwierig, da alles zu machen. Wenn man da wirklich alle Register zieht, bekommt man auch noch raus, wer da mit seinem Browser mal wieder vorbeikommt. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Viele wissen zum Beispiel nicht, dass man innerhalb von Flash auch Cookies hat, die man speichern kann. Ich kann von fremden Seiten Einpixelbilder einfügen, so dass ich eine Anforderung an den fremden Server mache und der dann direkt weiß, aha, da ist er ja wieder. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, Profile zu erstellen. Und deshalb versuche ich das so gut wie es geht zu blockieren. Auch entsprechend mit Plugins wie NoScript, wie den Adblocker, wie Ghostify. Aber naja, ich hoffe, es ist mir ganz gut gelungen. Und naja, so ganz drumherum kommt man ja meistens nicht. Und dann gerade auch, wenn man sich Facebook zum Beispiel mal anguckt, als ja, meinetwegen, ich möchte jetzt einen Kredit vergeben als Bank. Und ich habe da jemanden und der sagt, hier, ich brauche einen Kredit, keine Ahnung, 10.000 Euro oder sonst irgendwas. Und dann gucke ich erstmal bei Facebook, was hat der denn für Freunde? Und dann gehe ich mal über die Freunde. Wie sieht's denn mit der Zahlungsmoral von den Freunden aus? Und dann kann man ja in etwa abschätzen, ob die Zahlungsmoral von demjenigen dann vielleicht genauso ist. Und so kann man sich halt wunderbar jede Menge Zeug zusammenreimen. Mhm. Betonung auf Reimen. Ja, natürlich, klar. Ja. Mhm. Aber die Frage ist natürlich auch, ich finde jetzt zum Beispiel der völlige Facebook-Gegner, egal ob das jetzt positiv oder negativ ist, und ich habe kein Facebook-Profil. Ich finde es sehr spannend, weil ich habe vor kurzem mal mit jemandem drüber geredet und der hat dann irgendwie gesagt, ja, aber über dich kriegt man ja in Facebook gar nichts raus, du existierst dort gar nicht. Und die Frage ist natürlich, kann es sein, dass das irgendwann mal negativ sein könnte? So nach dem Motto, du bist ein Facebook-Verweigerer, du bist schlecht. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig zu beantworten, aber ich denke, das muss man auch akzeptieren. Wenn jemand sagt, ich möchte da nicht rein, dann ist das gut. Außerdem, man hat ja auch schon mal vielleicht eine Facebook-Mail bekommen mit einer Einladung, ist zwar jetzt schon ein Weilchen her, wo dann auf einmal steht, die und die Freunde könnten dich interessieren. Das ist dann, weil jemand sein Adressbuch irgendwann bei Facebook mal hochgeladen hat und man selber da zufälligerweise drin steht. Vielleicht sogar mit Foto, man weiß es ja dann auch nicht. Auf dem Fest wurdest du aus Versehen, oder nicht nur aus Versehen, sondern markiert und Facebook verlangt dir da auch noch die E-Mail-Adresse und schon wissen sie, wie du aussiehst. Genau. Und, obwohl du gar nicht bei Facebook bist. Aber ich finde es schon irgendwie schon extrem. Beispielsweise, du hast jetzt, nenn das mal fiktiv, du hast ein Vorstellungsgespräch bei einer Firma und die wollen ja genau wissen, wen sie da einstellen und dann stellen die fest, der ist gar nicht bei Facebook. Die Person existiert ja eigentlich gar nicht. Was hat der zu verbergen? Der muss ja was zu verbergen haben. Also ich finde es schon, also auf einen Seite faszinierend, was man mit dem Tool Facebook alles machen kann, aber auf der anderen Seite auch sehr schockierend, erschreckend, wie negativ es sein kann, wenn du dort nicht bist. Und das ist schon ein großer Spagat, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und da ist natürlich die Frage, wie wird das in Zukunft weitergehen? Also, ich meine, wenn die Personalabteilungen in Zukunft immer im Facebook halt dann dein Profil durchschauen können, was kannst du da überhaupt dann noch veröffentlichen? Oder in Twitter beispielsweise ist ja das Gleiche, weil entweder du bist der völlige Verweigerer, dann beispielsweise, wenn wir jetzt hier gemütlich in einem Café sitzen und über diese Themen sprechen beispielsweise, könnte uns ja jemand auch abhören. Also abgesehen davon, wenn du Informationen preisgibst, werden die ja, jeder kann das ja dann irgendwie hören in gewisser Weise, ob du jetzt das in Twitter machst und Facebook, und ansonsten müsstest du ja dann für dich eine informationsfreie Zone schaffen. Twitter ist ja noch öffentlicher als Facebook. Facebook kannst du ja ganz schließen. Twitter musst du ja gleich Protect Tweet machen, was ja fast niemand macht. Und dann ist es ein persönliches Tagebuch eigentlich, ja. Genau, das andere ist ja nachher für jeden aufrufbar. Aber das würde ja bedeuten, dass es vielleicht in Zukunft ein Feature geben würde in Twitter. Dieser spezielle Tweet ist jetzt privat und kann nur von gesehen werden. Das gibt es ja schon. Sicher? Das kann es ja schon, die Listen. Mhm. Man kann auch direkt einen Tweet an einen anderen Twitter, an ein anderes Twitter-Mitglied machen. Die Menschen, okay, ja, aber ich meine, dass du sagst, dass du dies. Geht nur an die Gruppe. Aha, okay. Kann ich wirklich einen privaten Tweet nur an die einzelne Gruppe schicken? Das kann ich bisher auch noch nicht. An die Gruppe nicht, nein, du kannst nicht Gruppen definieren wie bei Facebook, sagen nur an Privatleute oder nur an Geschäftsleute. Aber einzelne Personen geht, das haben wir schon gemacht. Das geht gut. Oder auch DMs, also sprich persönliche Messages, also wie E-Mail quasi. Das geht auch, aber nicht an speziell. Aber auch wenn das geht, dann ist das gleiche Problem wie bei Facebook. Dann ändert Facebook wieder mal die Regeln und plötzlich sehen es doch wieder alle. Da haben wir doch vielleicht ein Bezahlfeature gefunden, oder? Pro Account, ja. Genau. Aber da gehe ich ganz einfach nach der Grundregel, was ich bei Facebook und bei Twitter reinschreibe, das würde ich jetzt auch rausgehen, Zürich Bahnhofplatz, und würde es laut rausschreien. Das ist nichts, was ich irgendwie nicht dahinter stehen könnte. Ja, das geht mir genauso. Eben, du, ich sag, ich mache das so. Ich mache das so, aber die meisten machen das eben leider nicht. Und das gibt dann Probleme. Also mir ist es schon recht häufig passiert, dass ich einen Tweet mal angefangen habe zu schreiben, wo ich dann gedacht habe, ach nee, das schreibst du jetzt eigentlich dann mal nicht, weil das jetzt wieder so eine Geschichte ist. Die muss eigentlich nicht jeder wissen. Das ist mir auch schon sehr häufig passiert. Mhm. Also auch das Hirn benutzt, bevor du Enter gedrückt hast. Genau, ja. Ja, das ist sehr sinnvoll. Ist ja nicht positiv, ja. Sehe ich auch so, ja. Das ist vor allem bei den Jugendlichen, denen, das Problem ist ja, denen erklärt das niemand, weil meistens die Eltern selber nicht rauskommen bei den Internetgeschichten, geschweige denn bei Computer. Und dann schreiben sie wieder irgendwas, heute war ich wieder voll. Oder irgendwie kann ich in die Schule gehen, weil ich voll war. Und dann kommt drunter der Lehrer, bitte überleg dir das nächste Mal, wen du als Freund hast. Genau. Ja. Oder der Chef, komm bitte mal ins Büro. Die Frage ist natürlich, was ich gerade so eingefallen ist, wenn du beispielsweise Auto fährst, musst du ja einen Autoführerschein machen. Wäre es nicht sinnvoll, dass irgendwann mal vielleicht ein Internetführerschein und ohne diesen Führerschein kannst du, darfst du gar nicht das Internet betreten. Das kannst du alles umgehen. Ja, wenn so du quasi eine, so nennen wir es mal Open-ID oder egal wie, nur mit dieser ID kannst du quasi dich authentifizieren oder egal wie, also das quasi diese große Firewall, die da existiert, nennen wir es mal so, umgehen, dass quasi du ins Informationszeitalter reinkommst. Zuckerberg will das sicherlich nicht. Ja, sagen wir es doch mal so, wir haben doch diesen wunderbaren elektronischen Personalausweis. Wäre eine super Sache, hat jeder einen Kartenleser dafür oder ein Lesegerät und wenn man ins Netz will, dann muss man sich beim Provider dafür authentifizieren. Und dann kriegst du auch gleich die Inhalte auf dein Alter zugeschnitten. Und dann hätten die Politiker auch das Problem nicht mit ab 18. Genau. Cool. Super. Gute Idee. Ich sehe schon, da kommen wieder ganz, ganz tolle Ideen auf. Und da bist du unterwegs beim Kollegen und hast die Karte nicht dabei. Kannst nicht schnell reingehen und suchen, wo du jetzt abgemacht hast. Stimmt. Das kann ja gar nicht sein, weil den Personalausweis muss man immer mit sich führen. Stimmt. Ach, genau. Okay. Wie viele Leute machen das so im Prozent? Alle? Also, bestimmt. Es würde jede Menge Probleme lösen, also auch Spam wäre dann überhaupt kein Problem mehr, weil es gibt keine Anonymität mehr im Netz. Machen. Ich bin da wieder für eine Insellösung in Deutschland. Wie gesagt, jugendgefährdende Inhalte erst ab 23 Uhr. Finde ich ganz toll. Also da musste ich eigentlich auch nur ganz böse den Kopf schütteln und musste sagen, wer hat das verbrochen? Und das war wahrscheinlich einer von den Politikern, die in Interviews sagen, welchen Browser benutzen sie? Was ist ein Browser? Genau. Und diese Leute kommen dann wahrscheinlich auf solche Gedanken und Wenn das weltweit eingeführt würde und alle dort an einem Strang ziehen würden, dann würde das durchaus was bringen. Aber sobald man irgendwo einen kleinen Inselstaat hat, der sagt, bei uns kann man ganz frei ins Internet gehen, dann hat man dort die Sollbruchstelle und dann funktioniert das alles nicht. Dann wird halt aller Spam von dort verschickt. Ne? Aber das gibt's doch eigentlich schon, diese Funktion. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Also es ist immer so, ich bin immer einer, der sehr um die drei Ecken schaut. Also mir ist einfach aufgefallen, dass eigentlich Facebook das neue Web 3.0 ist. Weil, schau dir mal die Werbung im Fernsehen an. Chanel und wie sie alle heißen und das neue Parfüm von sowieso jetzt auch auf Facebook. Also die haben, teilweise haben die großen Firmen, fangen sie an, also ist mir so aufgefallen, ihre eigenen Webpages zu einzustampfen und quasi auszulagern in Facebook. Und irgendwann mal ist Facebook das Internet. Das ist das Ziel vom Herr Zuckerberg. Deshalb geht ja auch alles. Es gibt ja auch einen Blog, den du in Facebook erstellen kannst. Du kannst alles in Facebook innen drin erstellen. Sobald du rausgehst, kommt eine Warnung. Achtung, du verlässt das sichere Facebook. Gehst auf jetzt eine böse Seite. Oder es könnte eine böse Seite sein. Und damit hättest du ja dann auch deinen Content-Schutz und deine Möglichkeit, dich authentifizieren. Also damit ist quasi Facebook dieser Personalausweis. Ja, den Personalausweis, den gibt es ja schon ganz, ganz lange von Microsoft. Microsoft Passport. Ja. Da muss man dann nur Bürger bei Microsoft werden und dann kriegt man da auch einen Pass von denen ausgestellt und ja. Aber dass das Facebook dann irgendwann mal das Web 3.0 wird, das fände ich jetzt ein bisschen schade, weil mein Internetrechner, der hat eine Regel drin, alles was mit Facebook.com zu tun hat, darf er nicht. Das habe ich auch. Es ist einfach gesperrt und ich Wow. lebe eigentlich auch ganz gut damit. Dann bin ich hier wirklich das einzige Facebook-Wesen. Schätze ich mal dann, oder? Schaut so aus, ja. Wobei Sebastian ist, glaube ich, ab und zu mal in Facebook unterwegs, aber ehrlich, glaube ich, auch relativ selten. Ich bin ganz bei dir.